Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiotexte. Literarische Lesungen. Immer dienstags und donnerstags ab 21 Uhr sowie Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr. Vom Zauber eines Festmahls in kargsten Verhältnissen erzählt Tanja Blixen in ihrer Novelle Babettes Fest. Heute hören Sie in der klassischen Lesung die zweite und letzte Folge. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Judith Heidkamp. Und ganz zum Schluss dieser Radiostunde gibt es noch eine kleine vergnügliche literarische Weihnachtsgeschichte aus der Welt der Romane, Geschichten, Glossen, Satiren und des Schreibens überhaupt. Denn dies ist auch die letzte Ausgabe der Radiotexte am Donnerstag in diesem Jahr. Der Junge füllte die Gläser neu. Dieses Mal wussten die Brüder und Schwestern, dass es sich bei dem Getränk nicht um Wein handeln konnte. Denn es sprühte. Es muss eine Art Limonade sein, die aufs Beste zu ihrem angeregten Geisteszustand passte und sie gleichsam von der Erde emporhob in höhere, reinere Regionen. General Löwenhelm stellte das Glas wieder zurück, wandte sich an seinen Nachbarn zur Rechten und sagte: »Aber das ist doch ein Würfklikot 1860.« Der Angesprochene blickte ihn freundlich an, lächelte ihm zu und machte eine Bemerkung über das Wetter. Es sprühte. Muss man einen Champagner von 1860 erkennen, um ihn richtig zu würdigen? Oder sind vielleicht die Kategorien und Kenntnisse des erfahrenen Feinschmeckers am Ende auch nur Hilfsmittel einer Kunst, in deren Mittelpunkt genau das stehen könnte, im besten Fall, dieses von der Erde emporgehoben werden in höhere, reinere Regionen? Die Französin Babette ist Künstlerin, eine Expertin für Zaubern mit Zutaten und Speisenfolgen und Getränken. Eine Kunst der totalen Gegenwart, des Augenblicks, das Kochen und das Essen und das Entstehenlassen dieser Atmosphäre des Wohlbefindens. Für die kleine pietistische Gemeinde am Rande Norwegens, irgendwo am Fjord um 1900, in der wir uns befinden, sind das lauter völlig fremde Erfahrungen. So fremd, dass die Brüder und Schwestern sie überhaupt nicht einschätzen können. Wie kommt es also zu Babettes Fest? Die Köchin ist auf der Flucht vor den Wirren der Pariser Kommune hier gelandet, schon vor langer Zeit, und wurde von den Schwestern Martine und Philippa aufgenommen. In einen kargen, aber freundlichen Haushalt ist sie da gekommen, in dem Schlichtheit, Bescheidenheit und Askese das Leben bestimmen. Der Vater war lange das Oberhaupt der kleinen Gemeinde des Ortes und nach seinem Tod kümmern seine Töchter sich, so gut es geht. Babette übernimmt die Küche mit den bescheidenen Mitteln, die vorhanden sind. Martine und Philippa erleben schüchterne Liebesgeschichten. Die Zeit geht ins Land, alle werden älter und dann eines Tages gewinnt Babette in der französischen Lotterie 10.000 Francs. Sie beschließt, ein Festmahl zu geben und lässt die unglaublichsten Zutaten kommen, unter anderem eine Schildkröte. Keiner darf mehr die Küche betreten. Den Schwestern, die überhaupt keine Ahnung haben, um welche Genüsse es da gehen könnte und ob die möglicherweise ihr Seelenheil gefährden, wird Angst und Bange. Trotzdem lassen sie sich auf das Abenteuer ein und sprechen Einladungen aus. Und zur Sicherheit nehmen sie sich fest vor, das Essen selbst einfach zu ignorieren und Babette zuliebe kein Wort darüber zu verlieren. Und jetzt ist der Tag des Festmahls gekommen. Eine zauberhafte Geschichte aus dem verschneiten Norden, gelesen von Wiebke Puls von den Münchner Kammerspielen. Der Choral. Am Sonntagmorgen begann es zu schneien. Die weißen Flocken fielen schnell und dicht, die schmalen Fensterscheiben des gelben Hauses waren bald zugewachsen. Am frühen Vormittag brachte ein Reitknecht aus Fossim den zwei Schwestern ein Briefchen. Die alte Frau Löwenhjelm lebte immer noch in ihrem Landhaus. Sie war jetzt 90 Jahre alt und stocktaub und hatte auch den Geruchs- und Geschmackssinn völlig verloren. Doch hatte sie zu den ersten Anhängerinnen des Propstes gezählt. Und nun wollte sie sich weder von ihrer Gebrechlichkeit noch von den Strapazen einer Schlittenreise abhalten lassen, seinem Gedächtnis Reverenz zu erweisen. Inzwischen sei, so schrieb sie in ihrem Brief, ihr Neffe, General Lorenz Löwenhjelm, unerwartet zu Besuch gekommen. Er habe sich in tiefster Verehrung über den Propst geäußert und sie bitte um die Erlaubnis, ihn mitbringen zu dürfen. Es werde ihm gut tun. Der gute Junge scheine sich in etwas niedergeschlagener Stimmung zu befinden. Martin und Philippa erinnerten sich sogleich des jungen Offiziers und seiner Besuche. Es tat ihnen wohl, in ihrer gegenwärtigen Beunruhigung, sich über vergangene, glückliche Tage zu unterhalten. Sie schrieben zurück, General Löwenhjelm sei herzlich willkommen. Auch Babette wurde hereingerufen und unterrichtet, sie würden nun 12 bei Tische sein. Die Schwestern fügten hinzu, dass der neu angemeldete Gast mehrere Jahre in Paris gelebt habe. Babette schien über die Nachricht erfreut und versicherte den Damen, zu essen sei genug da. Die beiden Hausherrinnen trafen ihre kleinen Vorbereitungen im Wohnzimmer. In die Küche wagten sie keinen Fuß zu setzen, denn Babette hatte sich auf rätselhafte Weise einen Kombüsenmaat von einem im Hafen liegenden Schiff gegriffen. Den Jungen, den Martin damals die Schildkröte hatte bringen sehen, er sollte ihr in der Küche helfen und das Essen auftragen. Und nun hatten die beiden, die dunkelhaarige Frau und der rothaarige Junge, gleichsam als Hexe mit Hausgeist diese Regionen in Besitz genommen. Den Damen blieb völlig unbekannt, was da seit Tagesanbruch an Feuern brannte und an Kesseln brodelte. Tischwäsche und Geschirr waren wie von Zauberhand geplättet und geputzt. Gläser und Karaffen standen bereit, nur Babette wusste, woher sie kamen. Das Propsthaus verfügte über keine 12 Esszimmerstühle. Man hatte das große, rosshaargepolsterte Sofa aus dem Salon ins Esszimmer geschoben. Und der Empfangsraum, ohnehin schon spärlich möbliert, sah nun ohne das Möbelstück seltsam kahl und leer aus. Martin und Philippa taten ihr Bestes, die ihnen verbliebenen Bereiche zu verschönern. Was ihren Gästen auch an Unbill bevorstehen mochte, sie sollten es wenigstens nicht kalt haben. Und so fütterten die Schwestern den gewaltigen alten Kachelofen von früh bis spät mit Birkenprügeln. Sie schlangen eine Wacholdergirlande um das Porträt ihres Vaters an der Wand und stellten Kerzenleuchter auf das unter dem Bild stehende Nähtischchen ihrer Mutter. Sie verbrannten Wacholderzweige, damit es gut duftete. Mitunter überlegten sie, ob der Schlitten aus Fossim bei diesem Wetter durchkommen würde. Zu guter Letzt legten sie ihre schon recht alten, besten schwarzen Kleider an, mit den goldenen Kreuzchen von der Konfirmation. So setzten sie sich hin, falteten die Hände im Schoß und gaben sich in Gottes Hand. Die alten Brüder und Schwestern langten grüppchenweise an und traten langsam und feierlich ins Zimmer. Der niedrige Raum mit seinem kahlen Fußboden und dem dürftigen Mobiliar war den Jüngern des Propstes teuer. Draußen, hinter seinen Fenstern, lag die große Welt. Von hier innen gesehen war diese große Welt jetzt in ihrem winterlichen Weiß sehr säuberlich rosa, blau und rot von den Hyazinthen auf den Fensterbrettern eingefasst. Im Sommer aber, wenn die Fenster offen standen, hatte die große Welt draußen einen etwas anderen, ebenso zarten Rahmen aus weißen Musselinvorhängen. An diesem Abend empfing die Gäste gleich an der Türschwelle ein Hauch von Wärme und Wohlgeruch, und sie blickten ihrem geliebten Meister ins Gesicht. Es war mit Grün umkränzt. Ihre Herzen und ihre blutleeren Finger begannen aufzutauen. Nach einem kurzen Schweigen stimmte ein betagter Bruder mit zitterndem Falsett einen vom Meister selbst verfassten Choral an. Jerusalem, du hohe Stadt, du Name teuer mir. Eine nach der anderen fielen die Stimmen ein, dünne, brüchige Frauenstimmen, das tiefe Gebrumm ehemals seefahrender Brüder und über allen Philippas heller Sopran, ein bisschen mitgenommen vom Alter, aber noch immer engelhaft. Unwillkürlich hatten die Sänger einander bei den Händen gefasst. Sie sangen den Choral zu Ende, brachten es aber nicht übers Herz, es damit genug sein zu lassen, sondern begannen einen zweiten. Speis und Trank und schnöde Hülle kümmern Gottes Kinder nicht. Die Damen des Hauses fühlten sich von diesem Lied etwas aufgerichtet, und die Worte im dritten Vers: »Gäbst du Steine wohl und Nattern deinem Kind als Speise hin«, trafen Martin mitten ins Herz und flößten ihr Hoffnung ein. Der Choral war noch nicht beendet, da hörte man draußen Schlittenglöckchen. Die Gäste aus Fossum waren angekommen. Martin und Philippa eilten ihnen entgegen und führten sie ins Empfangszimmer. Frau Löwenhjelm war vor Alter winzig klein geworden, ihr Gesicht fahl wie Pergament und sehr still. General Löwenhjelm an ihrer Seite, groß, breit, mit frischem Gesicht, in leuchtender Uniform, die Brust mit Orden bedeckt, stolzierte und prunkte wie ein Wappenvogel, ein Goldfasan oder Pfau in dieser anspruchslosen Gesellschaft von Krähen und Dohlen. General Löwenhjelm. General Löwenhjelm war in einer seltsamen Stimmung von Fossum nach Berlevorg herübergefahren. Er war 30 Jahre nicht mehr in dieser Gegend des Landes gewesen. Er hatte sich zu dem Besuch entschlossen, weil er von dem betriebsamen Hofleben Ruhe suchte, aber er hatte diese Ruhe nicht gefunden. Das alte Gutshaus in Fossum war friedlich genug. Es wirkte so rührend klein nach den Tuilerien und dem Winterpalast. Aber es beherbergte eine beunruhigende Gestalt. Der junge Leutnant Löwenhjelm wandelte durch die Räume. General Löwenhjelm sah die hübsche, schlanke Gestalt nah an sich vorüberwandeln. Und im Vorübergehen warf der Junge dem Älteren einen kurzen Blick und ein Lächeln zu, das hochmütige, arrogante Lächeln, das die Jugend fürs Alter hat. Der General hätte zurücklächeln können, das freundliche, etwas traurige Lächeln, das man im Alter für die Jugend hat. Aber Tatsache war leider, dass ihm nach Lächeln nicht zumute war. Er befand sich, wie seine Tante geschrieben hatte, in niedergeschlagener Stimmung. General Löwenhjelm hatte alles erlangt, wonach er im Leben gestrebt hatte, und wurde von jedermann bewundert und beneidet. Nur er selbst wusste von einer seltsamen Tatsache, die an der Vorzüglichkeit seiner Existenz nagte, dass er nämlich nicht völlig glücklich war. Irgendwo stimmte etwas nicht. Und er tastete sein geistiges Ich sorgfältig nach allen Seiten ab, so wie man an einem Finger herumdrückt, um festzustellen, wo ein unsichtbarer, tief eingedrungener Dorn sitzt. Er stand bei den regierenden Häusern hoch in Gunst. Er hatte in seinem Beruf Erfolg gehabt. Er besaß Freunde, überall. Der Dorn saß in keinem dieser Bezirke. Seine Frau war brillant in jeder Hinsicht und sah immer noch gut aus. Vielleicht vernachlässigte sie den Haushalt ein wenig zugunsten ihrer Reisen und Gesellschaften. Sie wechselte alle 3 Monate die Dienstboten und der General bekam zu Hause sein Essen unpünktlich aufgetragen. Da er gutes Essen hienieden hoch schätzte, empfand der General in diesem Punkte eine leichte Bitterkeit gegenüber seiner Gattin und machte sie insgeheim für die Magenverstimmung verantwortlich, an der er gelegentlich litt. Aber auch hier saß der Dorn nicht. Indessen war General Löwenhjelm in jüngster Zeit etwas Absurdes widerfahren. Er ertappte sich dabei, dass er sich um seine unsterbliche Seele sorgte. Hatte er denn irgend Grund dazu? Er war eine moralisch hochstehende Persönlichkeit, treu seinem König, seiner Frau, seinen Freunden, ein Vorbild für jedermann. Aber es gab Augenblicke, wo es ihm vorkam, dass die Welt nicht eine moralische, sondern eine mystische Angelegenheit sei. Er schaute in den Spiegel, prüfte die Orden auf seiner Brust und seufzte vor sich hin: Eitel, eitel, es ist alles eitel. Die seltsame Begegnung in Fossum hatte ihn gezwungen, seine Lebensbilanz zu ziehen. Der junge Lorenz Löwenhjelm hatte Träume und Fantasien an sich gezogen, wie eine Blume Bienen und Schmetterlinge anzieht. Er hatte dagegen angekämpft, war geflohen und hatte sich verfolgt gesehen. Er hatte sich vor der Hüldre der Familienlegende gefürchtet und ihre Lockung, ins Gebirge zu gehen, abgewiesen. Die Gabe des zweiten Gesichts hatte er fest und entschlossen abgelehnt. Der altgewordene Lorenz Löwenjelm betraf sich bei dem Wunsch, es möchte doch ein kleiner Traum über seinen Weg laufen und ein kleiner Nachtfalter möchte sich zu ihm verirren, bevor es dunkel würde. Er betraf sich bei der Sehnsucht, das zweite Gesicht zu besitzen, so wie sich ein Blinder nach der normalen Sehkraft sehnt. Kann eine lange Reihe von Siegen, in vielen Jahren und vielen Ländern errungen, als Summe eine Niederlage ergeben? General Löwenjelm hatte des Leutnants Löwenjelms Wünsche erfüllt und seinen Ehrgeiz mehr als befriedigt. Man konnte geradezu sagen, dass er ihm die ganze Welt gewonnen hatte. Und doch war es dahin gekommen, dass sich der stattliche, weltkluge, ältere Mann dem unerfahrenen jungen Menschen zuwandte und ihn fragte, in ernstem, ja bitteren Ton, worin der Nutzen von all dem eigentlich liege. Irgendwo war irgendetwas verloren gegangen. Als Frau Löwenjelm ihrem Neffen vom Jubiläum des Propstes erzählt und als er sich zu dem gemeinsamen Besuch in Berlevåg entschlossen hatte, da war dies mehr gewesen als nur eine beliebige Zusage zu einem Abendessen. An diesem Abend würde er, so war sein Entschluss, seine Rechnung mit dem jungen Lorenz Löwenjelm bereinigen, der damals im Propsthaus so starke Gefühle der Schüchternheit und Minderwertigkeit erlebt und daraufhin den Staub dieser Umgebung von seinen Reitstiefeln abgeschüttelt hatte. Der Jüngling sollte ihm ein für allemal beweisen, dass er vor 31 Jahren die richtige Wahl getroffen hatte. Die niedrigen Zimmerchen, der Dorsch, das Glas Wasser auf dem Tisch vor ihm, das alles sollte zu Zeugen aufgerufen werden, dass in solcher Umgebung das Dasein Lorenz Löwenjelms bald in schieres Elend ausgeartet wäre. Er ließ seine Gedanken in die Ferne schweifen. In Paris hatte er einmal einen Concours épique gewonnen, und hohe französische Kavallerieoffiziere, Fürsten und Herzöge darunter, hatten ihn gefeiert. Im besten Restaurant der Stadt gab man ihm zu Ehren ein Essen. Bei Tisch saß ihm eine Dame von Adel gegenüber, eine berühmte Schönheit, um die er sich lang bemüht hatte. Mitten während des Diners hatte sie ihre dunklen Samtaugen über den Rand des Champagnerglases gehoben und ihm wortlos versprochen, ihn glücklich zu machen. Jetzt, im Schlitten sitzend, erinnerte er sich plötzlich, dass er damals einen Augenblick lang Martins Gesicht vor sich gesehen hatte. Doch hatte er den Anblick von sich gewiesen. Er hörte eine Weile auf das Klingeln der Schlittenglocken. Dann überkam ihn ein Lächeln bei der Überlegung, wie er heute Abend zweifellos die Unterhaltung beherrschen würde, an demselben Tisch, an dem der junge Lorenz Löwenjelm so stumm gesessen hatte. Große Schneeflocken fielen in dichtem Gestöber. Hinter dem Schlitten war die Spur im Nu zugeschneit. General Löwenjelm saß regungslos neben seiner Tante, sein Gesicht vergraben im hohen Pelzkragen seines Mantels. Babettes Diner. Als Babettes rothaariger Hausgeist die Tür zum Speisezimmer öffnete und die Gäste langsam die Schwelle überschritten, ließen sie die bisher verschlungenen Hände los und verstummten. Es war ein köstliches Verstummen, und im Geiste hielten sie sich noch immer bei den Händen und sangen. Babette hatte entlang der Mitte des Tisches eine Reihe Kerzen aufgestellt. Die Flämmchen glänzten wieder auf den schwarzen Bratenröcken und Kleidern und auf der einen scharlachroten Uniform und spiegelten sich in hellen, feuchten Augen. General Löwenjelm sah Martins Gesicht im Kerzenschimmer, nicht anders als damals bei ihrer Trennung vor 30 Jahren. Was hatten 30 Jahre Berlevåg-Leben wohl für Spuren darauf hinterlassen? Das goldene Haar war jetzt mit Silber durchzogen, das blumenfrische Gesicht hatte sich langsam in Alabaster verwandelt. Aber wie klar war die Stirn, wie ruhevoll zuverlässig die Augen, wie rein und süß der Mund, als sei nie ein hartes Wort über die Lippen geglitten. Als alle saßen, sprach das älteste Mitglied der Gemeinde das vom Propst selbst verfasste Tischgebet. Mög die Speise den Leib mir erhalten und der Leib mir die Seele hochhalten, dass die Seele in Taten und Worten Preis kann singen dem Herrn aller Orten. Bei dem Wort Speise besannen sich die Gäste, die alten Häupter über den gefalteten Händen, ihres Gelübdes, dass sie über diesen Gegenstand kein Wort äußern wollten, und verstärkten in ihren Herzen noch den Schwur, auch keinen Gedanken wollten sie dem Thema zuwenden. Zwar saßen sie hier zu einem Mahl beisammen, aber das hatten die Leute bei der Hochzeit zu Kana auch getan. Und Gottes Gnade hatte es beliebt, sich all da selbst zu offenbaren, im Wunder des Weins nicht minder als an anderen Orten. Babettes Gehilfe schenkte für jeden ein kleines Gläschen ein. Sie hoben es mit ernster Miene zum Munde, als Bestätigung ihres Entschlusses. General Löwenhjelm, etwas misstrauisch gegen den Wein, nahm ein Schlückchen, stutzte, hob sich halb vom Sitz, führte das Glas zuerst an die Nase und dann in Augenhöhe und ließ sich verwirrt wieder auf seinen Stuhl fallen. »Das ist ja nicht zu glauben«, dachte er. »Amontillado! Und der feinste Amontillado, den ich je getrunken habe.« Um die Zuverlässigkeit seiner Sinneswahrnehmungen zu prüfen, kostete er einen Löffel Suppe, kostete einen zweiten und ließ dann den Löffel sinken. »Das wird ja immer wunderlicher«, sagte er sich. »Was ich hier esse, ist doch unzweifelhaft Schildkrötensuppe. Und zwar was für eine!« Er fühlte sich von einer seltsamen Art von Panik übermannt und leerte sein Glas. Im Allgemeinen redeten die Leute in Berlevåg nicht viel beim Essen. An diesem Abend aber schienen die Zungen gelöst. Einer von den alten Brüdern erzählte, wie er zum ersten Mal mit dem Propst zusammengetroffen war. Ein anderer wiederholte fast wortwörtlich die Predigt, die vor 60 Jahren seine Bekehrung bewirkt hatte. Eine alte Frau, dieselbe, der sich Martin in ihrer Not zuerst anvertraut hatte, erinnerte den Freundeskreis daran, wie in jeder Anfechtung alle Brüder und Schwestern bereit waren, die Lasten miteinander zu teilen. General Löwenhjelm, eingedenk seines Vorsatzes, das Tischgespräch zu beherrschen, erzählte, dass die gesammelten Predigten des Propstes zu den Lieblingsbüchern der Königin gehörten. Doch brachte ihn das soeben neu aufgetragene Gericht alsbald zum Verstummen. »Unglaublich«, durchzuckte es ihn. »Das ist ja Blinis Demidov.« Er blickte sich nach seinen Tischgenossen um. Still und gelassen speisten sie ihre Blinis Demidov, ohne das geringste Zeichen der Überraschung oder Zustimmung, als hätten sie seit 30 Jahren nie etwas anderes getan. Eine Schwester ihm gegenüber brachte das Gespräch auf die seltsamen Geschehnisse, die sich begeben hätten, als der Propst noch unter den Seinen weilte und die man sehr wohl als Mirakel bezeichnen könne. Erinnerten sie sich, wie er damals versprochen hatte, in dem Dorf drüben auf der anderen Seite des Fjords eine Weihnachtsandacht zu halten? 14 Tage lang war das Wetter so schlecht, dass kein Bootsmann oder Fischer die Überfahrt wagen wollte. Die Dörfler gaben bereits die Hoffnung auf, aber der Propst erklärte ihnen, wenn kein Boot ihn übersetzte, werde er übers Wasser wandeln. Und siehe da, 3 Tage vor Weihnachten hörte der Sturm auf, scharfer Frost setzte ein und der Fjord fror zu, von Ufer zu Ufer, wie es seit Menschengedenken nicht geschehen war. Der Junge füllte die Gläser neu. Dieses Mal wussten die Brüder und Schwestern, dass es sich bei dem Getränk nicht um Wein handeln konnte, denn es sprühte. Es muss eine Art Limonade sein, die aufs Beste zu ihrem angeregten Geisteszustand passte und sie gleichsam von der Erde emporhob in höhere, reinere Regionen. General Löwenhjelm stellte das Glas wieder zurück, wandte sich an seinen Nachbarn zur Rechten und sagte: »Aber das ist doch ein Würfklikot 1860.« Der Angesprochene blickte ihn freundlich an, lächelte ihm zu und machte eine Bemerkung über das Wetter. Der Junge hatte seine Anweisungen. Er füllte den Mitgliedern der Brüdergemeinde die Gläser nur einmal. Dem General aber füllte er nach, so wie er ausgetrunken hatte. Und das geschah in raschem Wechsel. Denn wie soll sich ein Mann von Sinn und Verstand verhalten, wenn er sich auf Sinn und Verstand nicht mehr verlassen kann? Besser man ist betrunken als verrückt. Häufig war es den Leuten von Berlevåg bisher geschehen, dass sie sich nach einem guten Essen mit der Zeit ein wenig träge fühlten. An diesem Abend war das anders. Die Tafelnden wurden leichter an Gewicht und leichter von innen her, je mehr sie aßen und tranken. Jetzt brauchten sie sich nicht mehr an ihr Gelübde zu erinnern. Es war ihnen klar geworden, wenn der Mensch jeden Gedanken an Speis und Trank nicht allein vergisst, sondern vollkommen aus seinem Bewusstsein verbannt, dann isst und trinkt er im rechten Geist. General Löwenhjelm hörte zu essen auf und blieb regungslos sitzen. Wieder wanderten seine Gedanken zurück zu jenem Festessen in Paris, an das er während der Schlittenfahrt gedacht hatte. Damals war ein ganz unglaublich ausgefallenes und wohlschmeckendes Gericht aufgetragen worden. Er hatte sich bei seinem Nachbarn, dem obersten Galifet, nach dem Namen erkundigt, und der Oberst hatte ihm lächelnd geantwortet, es heiße Caille en Sarcophage. Er hatte hinzugesetzt, das Gericht sei von dem Küchenchef des Cafés, in welchem sie speisten, persönlich erfunden. Diese Person gelte in ganz Paris als das größte kulinarische Genie der Gegenwart und kaum zu glauben, es handle sich um eine Frau. Und wahrhaftig, sagte Oberst Galifet, diese Frau verwandelt ein Diner im Café Anglais in eine Art Liebesaffäre. Eine Liebesaffäre von der edlen, romantischen Sorte, wo man nicht mehr unterscheidet, was körperliche und was geistige Begierde und Sättigung ist. Sie können mir glauben, ich habe schon um manche schöne Frau ein Duell gehabt. Aber es gibt in ganz Paris keine Frau, junger Freund, für die ich lieber mein Blut vergießen würde. General Löwenhjelm wandte sich an seinen Nachbarn zur Linken und sagte zu ihm, »Das sind doch zweifellos Caille en Sarcophage.« Der Nachbar, der eben der Beschreibung eines Wunders gelauscht hatte, blickte ihn geistesabwesend an, dann nickte er zustimmend und erwiderte, »Ja, ja, gewiss doch. Was sollte es sonst sein?« Von den Wundertaten des Meisters hatte sich das Tischgespräch den kleineren Wundern an Güte und Hilfsbereitschaft zugewandt, die seine beiden Töchter täglich vollbrachten. Der alte Bruder, der vorhin als erster den Choral angestimmt hatte, zitierte einen Ausspruch des Propstes. »Die einzigen Dinge, die wir aus unserem Leben hienieden mit uns nehmen können, sind die, die wir hingegeben haben.« Die Gäste lächelten gerührt. Steinreich würden die bescheidenen armen Jungfern in die nächste Welt einziehen. General Löwenhjelm wunderte sich über nichts mehr. Als ein paar Augenblicke später Trauben, Pfirsiche und frische Feigen vor ihn hingestellt wurden, sagte er lächelnd zu dem ihm gegenüber sitzenden Gast, »Schöne Weintrauben!« Der aber antwortete, »Und sie kamen bis an den Bach Escol und schnitten daselbst eine Rebe ab mit einer Weintraube und ließen sie zwei auf einem Stecken tragen.« Da fühlte der General, dass die Zeit gekommen war, eine Rede zu halten. Er schob seinen Stuhl zurück und richtete sich kerzengerade auf. Niemand sonst am Tisch war aufgestanden, um zu sprechen. Die alten Leutlein hoben in hoher, seliger Erwartung ihre Augen zu dem Gesicht da oben. Sie waren an den Anblick gewöhnt von Seeleuten und Landstreichern, die stockbesoffen waren von dem landesüblichen scharfen Schnaps. Doch erkannten sie mitnichten in dem Krieger und Hofmann die vom edelsten Wein der Welt hervorgebrachte Trunkenheit. Sie sind bei Bayern 2, mitten in der klassischen Lesung, in der Erzählung Babettes Fest der dänischen Schriftstellerin Tanja Blixen, die von 1885 bis 1962 lebte. Gelesen und manchmal sogar gesungen von Wiebke Puls von den Münchner Kammerspielen und auch als Podcast zu finden auf der Seite der Radiotexte am Donnerstag, sowie auch der erste Teil dieser Lesung. General Löwenhjelms Rede. »Gnade und Wahrheit, meine Freunde, sind einander begegnet«, sagte der General. »Rechtschaffenheit und Himmelssegen sollen vereint sein in einem Kuss.« Er sprach mit klarer Stimme, die geschult war auf Übungsplätzen und ein sanftes Echo gehabt hatte in Königspalästen. Gleichzeitig aber sprach er auf eine für ihn selbst so neue und ihn seltsam bewegende Weise, dass er nach dem ersten Satz eine Pause machen musste. Er war sonst gewohnt, seine Reden mit Sorgfalt vorzubereiten und dem jeweiligen Zweck anzupassen. Hier aber, inmitten der einfältigen Brüdergemeinde des Propstes, war es plötzlich so, als wäre seine Gestalt, er, der General Löwenhjelm mit Orden bedeckter Brust, nur das Sprachwerkzeug für eine Botschaft, die übermittelt werden sollte. »Der Mensch, meine Freunde«, sagte General Löwenhjelm, »ist schwach und töricht. Uns allen ward kundgetan, dass wir Gnade finden sollen in der Schöpfung, Aber in unserer menschlichen Torheit und Kurzsichtigkeit bilden wir uns ein, die göttliche Gnade sei etwas Begrenztes, und das macht uns zittern. Nie im Leben hatte der General verkündet, dass ihn etwas zittern mache. Er war ehrlich erstaunt und sogar schockiert, als er sich mit eigener Stimme diese Feststellung treffen hörte. Wir zittern, bevor wir unsere Wahl im Leben treffen, und wenn wir sie getroffen haben, zittern wir aufs Neue, aus Furcht, dass wir falsch gewählt haben. Aber es kommt der Augenblick, da wir sehend werden und erkennen lernen, dass die Gnade unbegrenzt ist. Gottes Gnade, meine Freunde, will nichts weiter von uns, als dass wir vertrauensvoll ihrer harren und sie in Dankbarkeit hinnehmen. Die Gnade, ihr Brüder, stellt keine Bedingungen und sondert keinen von uns aus der Reihe heraus. Die Gnade nimmt uns alle an die Brust und verkündet uns Generalamnestie. Sehet an, was wir uns erwählet haben, das wird uns geschenkt. Aber auch, was wir von uns wiesen, wird uns gleichermaßen zuteil. Ja, eben das, was wir verworfen haben, ergießt sich über uns im Überfluss. Denn Erbarmen und Wahrheit sind einander begegnet. Rechtschaffenheit und Seligkeit sind zusammengekommen in einem Kuss. Die Brüder und Schwestern hatten die Rede des Generals nicht bis aufs Letzte verstanden. Aber sein gesammelter und erleuchteter Gesichtsausdruck und der Klang wohlbekannter und herzbewegender Worte waren allen tief ins Gemüt gedrungen. Solchermaßen gelang es dem General Löwenjelm nach 31 Jahren wahrhaftig im Hause des Propstes das Tischgespräch zu beherrschen. Was sich weiterhin an diesem Abend begab, lässt sich hier nicht mit Sicherheit berichten. Keiner von den Gästen hatte später noch eine klare Erinnerung daran. Sie wussten nur, die Zimmer waren erfüllt von einem Himmelslicht, als wären viele kleine Heiligenscheine zu einem mächtigen Strahlenschimmer verschmolzen. Stumm gewordene alte Menschen wurden von neuem sprachbegabt. Ohren, seit Jahren beinahe taub, wurden aufgeschlossen für das Wort. Die Zeit sogar verschwamm und mischte sich mit Ewigkeit. Lang nach Mitternacht noch glänzten die Fenster des Hauses golden, und golden strömte Gesang hinaus in die Winterluft. Die zwei alten Weiber, die sich mit Lästerreden verfolgt hatten, wanderten in Gedanken einen weiten Weg zurück, vorbei an der bösen Zeit, da sie ineinander verbissen waren, und trafen sich in den frühen Mädchentagen, als sie zusammen Konfirmationsunterricht hatten und Hand in Hand laut singend durch die Fluren von Berlewag zogen. Ein Gemeindebruder stieß einen anderen Jählings in die Rippen, wie es Knaben in rauer Herzlichkeit tun, und rief ihm zu: »Du hast mich bemogelt mit dem Holz damals, alter Gauner!« Und der Angeredete wollte schier umkommen vor homerischem Gelächter, doch mit Tränen in den Augen. »Bemogelt, das ist wahr, lieber Bruder«, rief er, »bemogelt und nicht zu knapp.« Schiffer Halforsen und Witwe Oppegarden fanden sich in einer Ecke aneinander geschmiegt und tauschten endlich den langen, langen Kuss, für den sie in der Heimlichkeit und Unrast ihrer jugendlichen Liebesaffäre nie Zeit gehabt hatten. Die Anhänger des alten Propstes waren schlichte Gemüter. Wenn sie sich in späterer Zeit des Abends entsannen, kam keinen von ihnen je in den Sinn, dass ihnen die gemeinsame Stunde der Erhebung etwa aus eigenem Verdienst beschert worden sei. Ihnen war klar, die grenzenlose Gnade, von der General Löwenjelm gesprochen hatte, war ihnen zuteil geworden. Und sie wunderten sich nicht einmal über die Tatsache, denn sie war ja nur die Erfüllung einer stets gehegten Hoffnung. Die eitlen Truggebilde dieser Erde hatten sich vor ihren Augen wie Rauch aufgelöst, und sie hatten das Universum geschaut, wie es wirklich ist. Eine Stunde des tausendjährigen Reichs war ihnen geschenkt worden. Die alte Frau Löwenjelm brach als Erste auf. Ihr Neffe begleitete sie, und die Gastgeberinnen leuchteten ihnen bis vors Haus. Während Philippa der alten Dame in ihre zahlreichen Hüllen half, ergriff der General Martins Hand und hielt sie lange und wortlos in der seinen. Schließlich sagte er: »Jeden Tag meines Lebens bin ich bei dir gewesen. Das weißt du doch, nicht?« »Ja«, sagte Martin, »ich weiß, dass es so war.« »Und«, fuhr er fort, »ich werde bei dir sein jeden Tag, den ich noch zu leben habe. Jeden Abend, wenn schon nicht im Fleisch, das hat ja nichts zu bedeuten, aber im Geist, und darauf kommt alles an, werde ich mich mit dir zu Tisch setzen. So wie heute Abend. Denn heute Abend, liebe Schwester, habe ich gelernt, dass in dieser Welt alles möglich ist. Ja, so ist es, lieber Bruder, sagte Martin. In dieser Welt ist alles möglich. Damit trennten sie sich. Als schließlich auch die übrige Gesellschaft aufbrach, hatte es zu schneien aufgehört. Dorf und Berge lagen in weißem, jenseitigem Schimmer und der Himmel war hell von 1000 Sternen. Auf der Straße lag der Schnee so tief, dass man kaum Schritt vor Schritt setzen konnte. Die Gäste aus dem gelben Haus waren unsicher auf ihren Füßen. Sie schwankten, setzten sich unvermittelt hin oder fielen nach vorn auf alle Viere und wurden über und über weiß von Schnee, als wären wirklich ihre Sünden weiß gewaschen wie Wolle, und sie hüpften nun in diesem ihrem neu gewonnenen Unschuldsstand übermütig wie die Lämmer. Es war köstlich für sie alle, wieder zu sein wie die Kinder. Nebenbei war es auch ein Heidenspaß, die alten Mitbrüder und Mitschwestern, die sich immer so wichtig genommen hatten, in diesem Himmelszustand einer zweiten Kindheit zu beobachten. Sie stolperten und richteten sich wieder auf, sie schritten dahin und standen still, hatten sich dabei körperlich sowohl wie seelisch bei der Hand gefasst und sahen mitunter aus, als tanzten sie in einer Française der Seligen die Figur mit der großen Kette. »Segne dich, segne dich, segne dich«, hallte es wie Echo aus der Harmonie der Sphären nach allen Seiten. Martin und Philippa standen noch lang auf der Steintreppe vor dem Haus. Sie spürten nichts von der Kälte. »Die Sterne sind näher gekommen«, sagte Philippa. »Das werden sie jetzt jede Nacht tun«, sagte Martin still. »Gut möglich, dass es überhaupt nicht mehr schneit.« Darin irrte sie sich jedoch. Eine Stunde später begann es von Neuem zu schneien, und zwar mit einer Heftigkeit, wie man es in Berlevåg noch nie erlebt hatte. Am anderen Morgen brachten die Leute kaum ihre Türen auf, so schwere Schneewehen lasteten dagegen. Und die Fenster waren so dick eingeschneit, das wurde noch nach Jahren erzählt, dass viele gute Bürger im Ort vom Tagesanbruch gar nichts bemerkten und bis tief in den Nachmittag hinein schliefen. Die große Künstlerin. Als Martin und Philippa die Haustür zuschlossen, besannen sie sich plötzlich auf Babette. Eine kleine Woge der Zärtlichkeit und des Mitleids erfüllte sie. Babette als Einzige hatte keinen Teil gehabt an den Segnungen des Abends. Sie gingen hinüber in die Küche und Martin sagte zu Babette, »Das war wirklich ein nettes Essen, Babette.« Ihre Herzen füllten sich unvermutet mit Dankbarkeit. Es wurde ihnen bewusst, dass keiner der Gäste auch nur ein Wort über die Bewirtung gesprochen hatte. Auch sie selber, und wenn sie sich die größte Mühe gaben, konnten sich an keines der Gerichte erinnern, die aufgetragen worden waren. Martin kam die Schildkröte in den Sinn. Die war ja gar nicht auf den Tisch gekommen. Sie schien plötzlich weit entfernt und nur wie eine blasse Erinnerung. Womöglich war sie überhaupt nur ein Nachtmahr gewesen? Babette saß auf dem Hackklotz, umgeben von rußgeschwärzten und fettverschmierten Töpfen und Pfannen in einer Anzahl, wie ihre Herrinnen sie nie auf einem Haufen beisammen gesehen hatten. Sie war so weiß im Gesicht und so zu Tode erschöpft, wie in jener Nacht, als sie in Berlevåg erschien und an der Tür der Propsttöchter zusammengebrochen war. Es verging eine lange Zeit. Dann blickte sie zu den Schwestern auf und sagte, »Ich bin Köchin im Café Anglais gewesen.« Martin wiederholte, »Das haben wirklich alle gefunden, ein nettes Essen.« Als Babette mit keinem Wort darauf einging, setzte sie hinzu, »Wir werden alle den Abend im Gedächtnis behalten, wenn du wieder in Paris bist, Babette.« Babette erwiderte, »Ich gehe nicht nach Paris.« »Du gehst nicht nach Paris zurück?« rief Martin erstaunt. »Nein«, sagte Babette, »was soll ich in Paris? Sie sind alle fort, ich habe alle verloren, Mesdames.« Die Schwestern erinnerten sich, welches Schicksal Monsieur Erson und sein Sohn erlitten hatten und sagten, »Ach ja, Babette, du Arme!« »Alle sind sie fort«, sagte Babette. »Der Herzog von Morny, der Herzog de Case, der Fürst Narischkin, der General Galifet, Aurelien Scholl, Paul Darue, die Fürstin Pauline, alle fort. Die fremden Namen und Titel von Menschen, deren Verlust Babette beklagte, versetzten die beiden Damen in eine gewisse Verwirrung. Doch sprach aus der Aufzählung ein solches Übermaß von tragischen Verwicklungen und Perspektiven, dass sie in ihrem Mitgefühl Babettes Verlust als ihren eigenen empfanden und ihre Augen sich mit Tränen füllten. Nach einem weiteren langen Schweigen lächelte Babette plötzlich ein wenig und sagte: »Außerdem, wie soll ich denn nach Paris zurückfahren, Madame? Ich habe kein Geld.« »Kein Geld?« riefen die Schwestern wie aus einem Munde. »Nein«, sagte Babette. »Aber die 10.000 Francs?« fragten die Schwestern vor Schrecken atemlos. »Die 10.000 Francs sind ausgegeben, Madame«, sagte Babette. Die Schwestern mussten sich setzen. Eine Minute lang verschlug es ihnen die Rede. »Aber 10.000 Francs?« begann Martine schließlich mit einer Flüsterstimme. »Was wollen Sie, Madame?« sagte Babette, und viel Würde sprach aus ihren Worten. »Ein Diner für 12 Personen im Café Anglais, das hat immer seine 10.000 Francs gekostet.« Den Damen fiel immer noch nichts zu sagen ein. Was ihnen da eröffnet worden war, entzog sich ihrem Verständnis. Aber schließlich waren viele Dinge am heutigen Abend auf die ein oder andere Weise über ihr Verständnis hinausgegangen. Martine besann sich auf eine Geschichte, die ein Freund ihres Vaters aus seiner Missionarszeit in Afrika erzählt hatte. Er hatte der Lieblingsfrau eines alten Stammeshäuptlings das Leben gerettet. Und zum Zeichen seiner Dankbarkeit hatte ihn der Häuptling mit einem üppigen Essen regaliert. Erst lange Zeit später erfuhr der Missionar von seinem schwarzen Diener, was er dort gespeist hatte, war ein gut durchwachsenes kleines Enkelkind des Häuptlings gewesen, zubereitet zu Ehren des großen christlichen Medizinmannes. Martin schauderte. Philippa aber fühlte sich bis ins tiefste Herz gerührt. Sie hatte das Empfinden, dass hier ein unvergesslicher Abend seine Krönung erfahren sollte, in einem unvergesslichen Beispiel menschlicher Treue und Selbstaufopferung. »Liebe Babette«, sagte sie freundlich, »das hättest du aber nicht tun sollen, unseretwegen alles hergeben.« Babette warf der Herrin einen tiefen Blick zu, einen seltsamen Blick. Lag nicht Mitleid, vielleicht sogar Verachtung auf seinem Grunde? »Ihretwegen«, versetzte sie, »nein, meinetwegen.« Sie erhob sich vom Hackklotz und stellte sich den Schwestern gegenüber. »Ich bin eine große Künstlerin«, sagte sie. Sie wartete einen Augenblick und wiederholte: »Ich bin eine große Künstlerin, Madame.« Von neuem breitete sich für längere Zeit ein tiefes Schweigen in der Küche aus. Dann sagte Martine: »Also bleibst du nun arm fürs ganze Leben, Babette?« »Arm?« sagte Babette. Sie lächelte wie zu sich selbst. »Nein, arm bin ich nie. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin eine große Künstlerin. Eine große Künstlerin, Madame, ist niemals arm. Wir haben etwas, Madame, wovon andere Leute nichts wissen.« Während die ältere Schwester darauf nichts mehr zu sagen wusste, begannen in Philippas Herz tiefe, vergessene Saiten zu vibrieren. Sie hatte schon einmal gehört, lang, lang war's her, von diesem Café Anglais. Sie hatte schon einmal vor langer Zeit Babettes tragische Namensliste vernommen. Sie stand auf und trat einen Schritt auf die Dienerin zu. »Aber alle diese Leute, die du da erwähnst«, sagte sie, »diese Fürsten und hohen Herrschaften aus Paris, Babette, gegen die hast du doch gekämpft. Du warst doch Kommunarde. Der General, von dem du sprichst, hat deinen Mann und deinen Sohn erschießen lassen. Wie kannst du diesen Leuten nachtrauern?« Babette kehrte Philippa ihren dunklen Blick entgegen. »Ja«, sagte sie, »ich war Kommunarde. Gott sei Dank war ich Kommunarde. Und die Leute, Madame, die ich genannt habe, waren bös und grausam. Sie haben das Volk von Paris hungern lassen. Sie haben die Armen unterdrückt und gekränkt. Gott sei Dank habe ich auf der Barrikade gestanden und habe für das Mannsvolk die Gewehre geladen. Aber trotzdem, Madame, will ich nicht nach Paris zurück, wenn die Leute, von denen ich gesprochen habe, nicht mehr dort sind. Sie stand regungslos da, in Gedanken versunken. »Sie müssen verstehen, Madame«, sagte sie schließlich, »diese Leute gehörten zu mir. Es waren meine Leute. Sie waren dazu erzogen und geübt, mit größerem Aufwand als Sie, meine lieben Damen, auch nur begreifen und glauben können, dazu erzogen, dass sie verstehen konnten, was ich für eine Künstlerin bin. Ich konnte sie glücklich machen. Wenn ich mein Allerbestes gab, konnte ich sie vollkommen glücklich machen.« Sie schwieg einen Augenblick. »So war es auch mit Monsieur Papin«, sagte sie. »Mit Monsieur Papin?« fragte Philippa. »Ja, mit Ihrem Monsieur Papin, Sie Arme«, sagte Babette. »Er hat es mir selbst gesagt. Für einen Künstler, hat er gesagt, ist es schrecklich und unerträglich, wenn er dazu ermutigt wird, nur sein Nächstbestes zu geben und dafür noch Beifall bekommt. Durch die ganze Welt, hat er gesagt, schallt unablässig der eine Schrei aus dem Herzen des Künstlers. Erlaubt mir doch, dass ich mein Äußerstes gebe.« Philippa trat vollends auf Babette zu und umschlang sie mit ihren Armen. Der Leib der Köchin war anzufühlen wie ein steinernes Denkmal, aber sie selber zitterte und bebte vom Kopf bis zu den Füßen. Eine Zeit lang fand sie keine Worte. Dann flüsterte sie: »Aber dies ist nicht das Ende. Ein Gefühl sagt mir, Babette, dass dies nicht das Ende ist. Im Paradies wirst du die große Künstlerin sein, als die Gott dich schuf.« »Und ein Entzücken«, fügte sie hinzu, und die Tränen liefen ihr über die Wangen, »ein Entzücken, Babette, für die Engel.« Tanja Blixen, Babettes Fest. Gelesen von Wiebke Puls. Zweiter von zwei Teilen. Regie Irene Schuck. Nach der Übersetzung von W.E. Süßkind, die bei Manesse erschienen ist. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks von 2014. Und wie versprochen und weil wir noch ein bisschen Zeit haben, liest Wolfgang Prekler, ebenfalls von den Münchner Kammerspielen und also Kollege von Wiebke Puls, die Sie gerade gehört haben, jetzt eine ganz hübsche kleine Glosse für alle Literatur- und Lesefreunde. Um 4 Uhr morgens hörte ich mit der Lektüre doch auf. Die Weihnachtsnummer entglitt meiner Hand und meine Augen fielen zu. Ich fand jedoch keine Ruhe. Buchstaben liefen auf meiner Steppdecke herum. Sie fassten sich unter, liefen wieder auseinander, um sich dann erneut zu einer Reihe zu formen. Ein langer Novellentitel wickelte sich mir um den Hals und begann mich zu würgen. Ein Gedankenstrich sprang mir zum Glück bei. Er durchschnitt den Novellentitel. Der Gedankenstrich verbeugte sich und sagte, er sei aus einer Novelle von René Oerdösch gekommen und er müsse, so fuhr er fort, sich nun zurückbegeben. Die aus der Weihnachtsnummer stammenden Buchstaben drängten und forderten, während sie alle herumliefen, und die Artikel unterhielten sich. Eine Novelle, jammernd. Unerhört, diese Indolenz. Er fängt an, mich zu lesen, und dann bricht er ab. In meiner Mitte hat er aufgehört. Bin ich ihm etwa nicht interessant genug? Eine andere Novelle, taktvoll und ein wenig spöttisch. Seien Sie nicht traurig, Fräulein. Dergleichen ist vornehmeren Novellen auch schon widerfahren. Mir zum Beispiel. Aber an mir ändert das nichts. Ich, sehen Sie, bin so geschrieben, dass man meine Lektüre an jeder Stelle abbrechen kann. Und die Stimmung ist dennoch vollkommen. Ich bin eine sogenannte Stimmungsnovelle, so eine feine, moderne Gattung. Ich habe weder einen Anfang noch einen Schluss. Eine Novelle von Sigmund Moritz? No, no, so zum Teufel auch. Wären's mir auch noch kleiner beigeben, Fräulein, denn ich werde Ihnen einmal sagen, mir wird's im Magen übel von all dem Maulwerk da hier, wie sie mir so ein Fein daherquasseln. Nee. Dass der Blitz in den Meteor war gefahren, mich all daneben der parfümiert Weibsperson umzubrechen. Ich weiß schon nimmer, wie ich die soll riechen. Eine Buchbesprechung besonnen? Ich halte diesen Streit nicht für angebracht. Sie beide, obwohl Sie verschiedenartige Richtungen repräsentieren, sind von höherer ästhetischer Warte doch mit gleichem Maß messbar. Die andere Novelle erbost. So reden Sie mir doch nicht in alles hinein. Diese Besprechungen sind alle so wichtig, tuerisch. Eine satirische Skizze, frech zur Buchbesprechung. Wie viel hat man für Sie bekommen? Die Buchbesprechung beleidigt. Sie sollten überhaupt das Maul halten. Sie haben es wahrhaftig leicht, machen über alles nur Witze und dann kommen Sie sich überlegen vor. Und Sie erst recht. Ich hatte schon das Vergnügen mit besser gelungenen Kindern Ihres Herrn Papa. Die satirische Skizze errötend. Das verbitte ich mir. Haben Sie mich gelesen? Haben Sie gegen die Mitte in meiner vierten Zeile den Witz gelesen? Ein Aphorismus, spöttisch. In Sachen Humor kenne ich keinen Spaß. Dritte Novelle, flüstern zur vierten Novelle. Schauen Sie, dort auf Seite 200, welch eine hübsche, blonde Elegie. Die vierte, ich weiß, eine schöne Elegie, aber sie brüstet sich gar zu sehr, da sie allen gefällt. Sie redet mit niemanden. Ich habe gehört, man werde sie auch in Buchform herausgeben. Die dritte, flüsternd, ja, wissen Sie denn, wer das ist? Ein uneheliches Kind. Ihr Vater hat sie als ein Original vorgestellt, dabei ist sie gar nicht von ihm. Sie ist eine ordinäre Übersetzung. Die vierte, aufgeregt, was Sie nicht sagen. Die dritte, ich weiß das aus sicherer Quelle. Der Leitartikel kennt sie. Aber sagen Sie es niemandem weiter. Eine Studie, Kinder, lasst den Klatsch. Ein Gedicht unter den Reklamen. Hilfe, Hilfe, ich halte es nicht mehr aus. Eine Reportage, wichtig, durrisch und keuchend. Was ist los? Was ist geschehen? Wer ist dort? Wer schreit? Das Gedicht ächzend. Ich halte es hier nicht mehr aus. Diese Reklamen brüllen und bedrängen mich so furchtbar. Kein Mensch vernimmt meine Stimme. Ein anderes Gedicht, resigniert. Ja, glauben Sie denn, man würde Sie lesen, wenn Sie hier bei uns wären? Schauen Sie mich an. Ich bin in 140.000 Exemplaren erschienen und bisher hat mich nur ein altes Fräulein, eine Näherin, gelesen. Und die hat mich auch nicht verstanden. Schmerzlich. Niemand versteht mich. Dumpf. Meine eigene Mutter, die mich auf die Welt gebracht hat, selbst die versteht mich nicht. Ein humoristischer Beitrag erwacht und blickt verwundert um sich. Na, so etwas. Ich bin doch in diesem Blatt schon früher einmal erschienen. Eine Novelle? Aber damals hatten Sie einen anderen Titel. Der humoristische Beitrag wendet sich ihr zu. Woher wissen Sie das? Die Novelle, flüsternd. Sagen Sie es niemanden. Ich bin früher auch schon erschienen. Der humoristische Beitrag legt keck sein Monokel an das Auge. Er fixiert die Novelle. Sie sind mir ein recht hübscher Backfisch. Schön da vorne Ihr Kopf mit dem Liebespaar geschmückt. Die Novelle grinst. Warum lachen Sie? Warum grinsen Sie, Sie schöne ungarische Novelle? Die Novelle, sich krümmend vor Lachen. Wie sollte ich denn nicht? Wo ich ja gar keine Novelle bin. Ich bin eine ordinäre Reklame. Vorne bin ich wie eine interessante Novelle. Darauf lesen mich die Leute. Und hinten steht bei mir dann, das Beste sei ja doch der Magenbitter. Der humoristische Beitrag unerhört. Auf der Straße läutet man heftig an der Hausglocke. Alle? Wer ist das? Die satirische Skizze? Der Mann von der Müllabfuhr. Die Weihnachtsnummer, ein weihnachtlich-literarischer Text aus der Feder des Ungarn Friedjes Korenti. Gelesen von Wolfgang Pregler aus der Anthologie Stille Nacht, ebenfalls vom Manesse Verlag. Regie Irene Schuck, Bayerischer Rundfunk 2014. Zwischendurch am Mikrofon war wie immer die Redakteurin dieser Sendung, die sagt: Danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu. Eine schöne Zeit wünscht Judith Heidkamp.